Ja, genau. Und 2018 in schneller Abfolge. Hi, Magda. Ja, auf jeden Fall. Sommer ist toll. Naja, so am Sommer nicht, ne? Er kann manchmal warm sein, aber das ja, da sind manche Leute empfindlicher als andere. Ja, was gibt's zu meckern? Eigentlich geht es ja nur darum, wer darf was genießen. Also ich finde, Sommer ist so die Jahreszeit, wo man ganz viel genießen darf. Man hat vielleicht Urlaub. Man fährt vielleicht weg, wohin, wo es noch wärmer ist. ja, und wer darf genießen, wenig Sachen zu tragen? Wer darf genießen, Eis zu essen? In der Öffentlichkeit. Eiscafé oder ins Freibad und schwimmen, sich irgendwie unterhalten, die Sonne auf dem Bauch, den nackten Bauch braten lassen, vielleicht. wer darf seine Pommes essen und wer nicht? Und wie viel Mayo oder, ne? So. Also, ja. Also, dir lag das Thema ja ziemlich am Herzen, Magda. Ne? Genau. Und du warst so ein bisschen, war der Ausgangspunkt dieses Bild, was wir ja wahrscheinlich auch dann posten werden, damit ihr seht, was wir meinen. Was dir so ein bisschen aufgestoßen ist, ne? Ja. Das müssen wir mal als Jingle haben. Ja, genau. Der Sommergrinch. Okay, erzähl die Geschichte. Ja, ich meine, das ist ja auch, wenn erstmal so ein Kommentar kommt, dann heißt, also ich meine, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass danach noch ein Kommentar nachkommt, gar nicht so gering. Also wenn einer sich schon so reinhängt und sagt, ist dir nicht warm, irgendwie, ja, oder noch die. Ja, also ich glaube, es traut sich selten jemand was zu sagen, aber man kriegt ja Blicke ab. Also ich meine, man fühlt das ja, man spürt das ja auch so. So, und Sprüche habe ich auch schon gekriegt, auch von dem näheren Umfeld. ohne jetzt genauer zu sagen, wer das ist, ist ja auch egal letztlich. Ja, und so Sachen wie Leggings anziehen zum Beispiel. Ich würde manchmal unheimlich gerne die Leggings weglassen, aber erstmal killt man sich da ja mit die Oberschenkel Innenseiten. Genau. Chub-rub. Genau. Und andererseits, ja, es ist halt ein komisches Gefühl. Zumal, wenn man jetzt auch nicht so Bock hat auf Beinenthaaren. Das ist ja nicht schon, wenn man dünn ist, irgendwie brenzlig ist. Also jetzt in sozialen Situationen brenzlig ist, das ist natürlich überhaupt nicht brenzlig eigentlich. Das ist völlig, völlig okay. Ja, das auf jeden Fall. Also so, ich habe, wobei, so wie wir uns kleiden, ist ja super UV-Schutz, ne? Das muss man uns erlassen. Aber ein super UV-Schutz. Ja, nee, sogar, ja, man kann sie auch im Gesicht und am Hals verbrennen oder an den Händen, aber ja. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ich, alles schon passiert. Genau. Dings, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Aber es ist halt nicht, weil man Sonnenschutz haben will, ne? Ja, nee, ich finde das schade, dass ich das Gefühl habe, es geht nicht anders. Es ist aber eben auch basiert auf Erfahrungen und man hat ja wenig Einfluss darauf, also außer dass man sagen kann, geh mal weg, lass mich in Ruhe damit, fass dir an deine eigene Nase oder so. Na, aber das kann man ja zu lauter Leuten, die einen blöd anstarren oder so. Man kann das ja nicht zu jedem sagen. Und vor allen Dingen auch nicht, kann man sich nicht sicher sein, was für eine Reaktion dann da drauf kommt, ob die aggressiv werden oder irgendwie. Ne? Also man macht ja, man geht ja nicht, man sucht ja nicht Konflikte und man will ja auch nicht jeden Konflikt irgendwie gewinnen und man kann ja auch nicht jeden Konflikt gewinnen. So, dafür ist es halt alles so subtil und so und das. Aber es ist, ich finde schon, dass es eine ganz grundlegende Sache ist, die auch wenn sie so subtil wirkt, ganz stark diskriminierend ist, weil es eben um den Alltag geht. Es geht um das Leben in einer ganzen Jahreszeit oder anderthalb, je nachdem, wie warm der Frühling oder der Herbst dann noch ist, ne? Und die Welt wird ja nicht kälter. Insofern wird sich das ja jetzt auch auf sich nicht verändern. Und es ist halt, ich glaube, den Leuten ist gar nicht klar, was sie damit auslösen, wenn sie in dieser Denke drin sind. Bei Leuten, also da, wie viel Ausdruck, wie viel Möglichkeiten der Gestaltung eines Sommertages dann geschmälert werden, ne, für ganz, ganz viele Leute. Und das macht mich schon wütend, muss ich sagen. Und ich glaube, mit rein individuellen Strategien kann man das auch nicht aufbrechen. Also, was schade ist. Also man kann zwar viel so sich irgendwie, keine Ahnung, ermutigen, zwingen, irgendwas zu machen und dann merken, dass es doch okay ist oder dass der Gewinn größer ist als sozusagen der Verlust. Aber immer ist es auch nicht so. Und es gibt eben auch Gruppen von Menschen, die selbst wenn sie sich zwingen, keine gute Erfahrung haben werden, ne? Ja. Also jetzt nicht, ja doch, ich, also das, bestimmt auch schon mal, dass Leute gefragt haben, kommst du mit? Und dass ich gesagt habe, nee, keine Ahnung, ich habe Kopfschmerzen oder irgendwie so. Ne? Also man sagt ja dann nicht, ja, aber ich bin so dick und dann wird das für mich nicht so schön. So, ne? Ich habe damit nicht so gute Erfahrungen. So. Auf dem Kameras ja meistens nicht ansprechen und dann sagen ja alle, ach was, das stimmt doch gar nicht oder hab dich nicht so oder wir passen auf dich auf oder so, wäre ja noch das Schönste, aber irgendwie, also sowas sagen Leute ja nicht und dann hat man ja auch keine Lust, das irgendwie ganz offen anzusprechen unter Umständen. Ich hatte halt auch schon als dünner Mensch irgendwie auch Probleme damit, auch so wegen irgendwie Umkleideraum, Erfahrungen in der Schule oder so. Aber ich habe halt einfach immer wieder mich in bestimmten Phasen halt, wo ich die Bewegung gebraucht habe, habe ich mich dann dazu überredet, schwimmen zu gehen. Und ich mache das halt auch unheimlich gerne. Ich schwimme total gerne, ich schwimme auch gerne schnell, so schnell wie ich halt kann. Also ich bin jetzt nicht super schnell oder so. Aber also nicht jetzt nur so, ne, mit dem Kopf über Wasser, sondern halt Schwimmzüge, ne, so wie, ja, keine Ahnung, ist auch egal. Das ist alles legitim, so zu schwimmen, wie man möchte, aber halt so, ich mache das halt gerne als Sport und ich streng mich gerne daran, so. Ja, nee, das nicht, aber das, also mir macht das Spaß, ich mache das gerne und ich mache das gerne regelmäßig. Und wie das so mit Regelmäßigkeiten ist, bei vielen Leuten, nicht allen, hin und wieder unterbricht man die dann, dann kommt man nicht so schnell wieder rein und dann na, dann muss man sich irgendwann wieder neu dazu überreden. So. Das klappt eigentlich ganz gut. Aber es hat halt eben über die Jahre und mit den, sagen wir mal, größeren Körperausmaßen immer mehr Probleme bei diesem Selbstüberreden gegeben. Und ja, dann ist halt auch noch die Frage, was kann man anziehen und woher kriegt man einen Badeanzug, der einem passt und so. Aber das, wenn man, also sofern man das lösen kann, lässt sich das ja auch lösen für manche Leute. Für mich lässt sich das lösen. So, ja. Während der Schwangerschaft, glaube ich, war das schon so, dass, also da war das so ganz wichtig, wurde einem ja immer gesagt, so sich zu bewegen regelmäßig, jetzt nicht sich zu erschöpfen, aber sich zu bewegen. Und dann habe ich halt unter anderem ganz viel geschwommen und ich glaube, wenn ich das nicht regelmäßig gemacht hätte und wenn ich das irgendwann unterbrochen hätte, hätte ich dann irgendwann auch nicht mehr geschafft, dahin zu gehen, weil ja, einfach so, weil man halt schon auch irgendwie als dicker Mensch mit einem wachsenden Bauch, also zumindest ich immer mehr so gegen so eine Dysphorie irgendwie angehen musste. Also in mich sozusagen immer zu sagen, okay, also mich immer in einem guten Licht zu sehen und nicht unwohl zu fühlen oder so, ne? Irgendwie, also so, das war schon so eine aktive Leistung. ja. Also es, ja, ich glaube, wenn ich es zusammenfassen würde, würde ich sagen, es ist halt schon eine Überwindungsleistung, so. Und je regelmäßiger ist, desto weniger und je unregelmäßiger ist, desto mehr. Ja. Mm. Ja. Wobei man fairerweise sagen muss, die Referenz, die dieses Bild macht, ist ja auf die, diese, keine Ahnung, Anpassungsleistung oder Augenblicks-Performance oder wie auch immer, die halt quasi allen Leuten suggeriert wird, dass sie sie machen müssen. Also so, irgendwie, also in Magazinen liest man schon seit Jahrzehnten immer wieder jeden, keine Ahnung, Winter, Frühling, so wenn es so Richtung März, April geht, was für Diäten man so machen soll, damit man irgendwie 2 Kilo abnimmt, weil man ja angeblich so dick ist oder irgendwie so. Genau. Oder irgendwie andere Sachen, die nicht mit Gewicht unbedingt zu tun haben, die halt mit so bestimmten Schönheitsnormen zu tun, also anderen Schönheitsnormen zu tun haben, wie Haare, Frisur, keine Ahnung, also Körperbehaarung, irgendwie Muskeln. Also das Bild, was wir uns jetzt gerade angucken, um das zu beschreiben, das zeigt eine Person mit hängenden Brüsten. Eine dicke Person mit hängenden Brüsten. Auch keine, wie heißt das denn? Sanduhrfigur. Sondern die hat einen sehr breiten Oberkörper und dafür ganz dünne Beine. Und die dünnen Beine sind, ja, so stoppelig behaart. Und die hält die Arme so hinterm Kopf verschränkt. Man sieht, dass sie auch Achselbehaarung hat und also ich will das jetzt mal als weibliche Figur irgendwie lesen. Und ja, ich weiß gar nicht, weil es eine Zeichnung ist, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die, wie das mit dem Gesicht gemeint ist, ehrlich gesagt, wie ich das beschreiben soll, ob das auch irgendwie, aber auf jeden Fall sind so bestimmte Sachen an diesem Bild, wo man so sagt, okay, das wird jetzt eigentlich in der Regel komisch beäugt oder es wird zumindest einem suggeriert, dass man das komisch beäugen muss oder dass das irgendwie so sein soll, nämlich ne, irgendwie enthaart oder rasiert zu sein und ja, vielleicht auch geschminkt und frisiert, ja, muskulös, also so bestimmte Sachen, die man halt, wo man halt eigentlich, wo von einem eigentlich abverlangt wird, dass man aktiv was macht, damit man auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, um dann halt am Strand nicht die Leute zu erschrecken oder so. Ja. Ja, genau. Ja, oder erschrecken ist vielleicht noch das falsche Wort. Mir fällt gerade auf, dass es eigentlich gar nicht ums, es geht nicht ums Erschrecken, sondern es geht um die Daseinsberichtigung. So. Dieses Bild, ja, auf jeden Fall. Also wie die Figur quasi geformt sei. Also Figur, bestimmte Figurformen sind okay, andere Figurformen nicht so. Ja. Ja. Mm. Okay. Ja, jetzt erklär mal. Ich meine, du bist ja nicht so ein richtiger Grinch, du bist ja so ein Grinch, der auch Gründe dafür hat. Na klar, das wirst du nicht machen, ne? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, egal. Ja, nee, ne. Also ich habe auch, ja, gut. Ja, ist egal. Lassen wir das Thema. In Norwegen war es keine Nachricht. Immerhin. Ja, ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, dann finde ich, oder also darüber nachdenke, wo dieses Problem liegt oder wo das Problem herkommt, also herrührt, dann glaube ich, weil die Referenz tatsächlich ist, irgendwie diese total rigide Norm und dieses nicht nur, ja, Konditionieren, Bevormunden von Leuten daran, wie sie ihr Leben zu gestalten haben, damit sie so oder so aussehen, was natürlich total Quatsch ist und sowieso auch nicht so funktioniert. Aber das ist ja, ob es funktioniert oder nicht, ist ja nicht die Frage, sondern die Frage ist, was will man damit erreichen und warum machen die das alle? Und dadurch, dass es sich daran, also dass das die Referenz ist, geht es überhaupt gar nicht darum, wie fühlt man sich, wenn man, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Apfelform hat in seinem Körper und Haare hat und irgendwie, ne, irgendwie Hängebrüste und so und dann halt trotzdem gerne, oder sagen wir nicht trotzdem, sondern einfach, weil man ist und weil man lebt, auch gerne schön leben will und Spaß haben will und die Sonne sich auf dem Pelz scheinen lassen will, ne? Irgendwie, was ja auch, wenn man jetzt es nicht übertreibt, nicht nur ungesund ist. Ja, ne, also dass man nicht genießen darf und was alles damit verbunden ist, wie einem das auch das Leben vermiest, ja. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es egal ist, sondern hat ja massive Auswirkungen, ne, auf uns. Und wir werden aber gar nicht gefragt. Wir sind nicht diejenigen, die unsere Geschichten erzählen dürfen. Sondern uns wird gesagt, naja, so wie du es auch gerade meinst, mach halt. So, ist doch okay. Ja, beziehungsweise, dass ich auch vielleicht denke, dass es, also für mich schwingt da auch schon wieder so eine Abgrenzungsleistung mit, ne? Also so dieses, ein Distinktionsgewinn. naja, wenn man halt, sagen wir mal, als, jetzt sagen wir mal nicht Modelfigur, aber so schon irgendwo innerhalb dessen, was akzeptiert wird, Spektrum sich bewegt und man hat aber auch keinen Bock, sieht es nicht ein oder findet es albern, Diäten zu machen, wie auch immer, ne? Dann kann man halt auf dieses Bild gucken und sagen, naja, wenn diese Repräsentation von Körperlichkeit einfach zum Strand gehen darf, dann darf ich das ja als recht. Also so, ne? Da gibt es ja kein Problem. Also so irgendwie. Das ist halt, und da sind halt irgendwie, selbst wenn die das so meinen würden und wenn die da sagen würden, ja, kein Problem, man kann ja auch alle möglichen Körperlichkeiten am Strand zeigen. Ist noch lange nicht gesagt, dass man da dann zum Beispiel nicht schräg angesehen wird, wenn man da auch was isst, was nicht nur irgendwie wasserreiches Obst ist oder so. Keine Ahnung. Sondern Pommes mit Mayo oder irgendwie was halt so Strandessen ist, ne? Was die Leute sich da reinziehen, was völlig okay ist, weil es eine Ausnahmesituation ist. Ja. Ja. Ja, natürlich kann man das machen, wie es auf diesem Bild quasi vorgeschlagen wird. Nee, genau. Ich wollte das jetzt nur so nochmal zusammenfassen. Klar kann man es machen, aber was muss man, also was tut man sich damit an? So, ne? Oder was tun einem andere Leute dann an, wenn man das macht? So, man tut sich das ja nicht selbst an. Ja, genau, das war jetzt. Ja, sorry. Natürlich. Ich musste mich selbst, ich habe mich ja selbst korrigiert. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Aber man weiß es ja, man hat das schon erlebt und so. Und deswegen ist es ja eine bewusste Entscheidung, aber es ist eben auch, oder eine unbewusste, aber es ist eben, ne, man. Entweder versagt man sich den Freibadbesuch oder man versagt oder man tut sich das an. Also. Ja, wobei, ja, und das wäre echt schön, wenn die Leute die auch anerkennen würden und verstehen würden und begreifen würden. Aber dafür muss man natürlich auch erstmal ein offenes Ohr haben für Erfahrungen von anderen Leuten, die man selber nicht machen kann, ne? Also, ne, so Empathie bringt einen schon weit, aber irgendwie, ich glaube, so begreifen und verstehen kann man erst, wenn man auch zuhört und achtet, so. Ja, aber also ich finde es halt so schade, weil ich hätte so gerne sowas, was dieses Bild besser macht oder was irgendwie dieses Thema besser macht, dass wir sagen könnten, aber wenn du das und das machst, dann wird alles super, dann kannst du so am Strand gehen. Irgendwie. Naja, was du meintest, war ja, dass manche Leute in Gruppen gehen zum Beispiel, ne? Und sich verabreden, so. In Gruppen von mehreren dicken, fetten Leuten. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade weil das alles so subtil wirkt, ne? Und so beiläufig und so alltäglich und einen das im Alltag so beschränkt, ist das, glaube ich, echt wichtig. Sich das bewusst zu machen oder das zu versuchen, was man möchte und warum man das nicht machen kann oder was einen hindert oder wovor man Angst hat oder so, um dann zu gucken, kann man das, was damit machen und wie ist der beste Umgang damit für einen selbst, so, na, womit achtet man am besten auf sich selbst? Es ist so schlimm, dass es besser ist, man macht es nicht. Weil es einen so arg stressen würde, oder ist es besser, man überlegt sich, wie kriege ich es doch hin, weil es halt schon ganz schön schade ist und einem dann auch richtig was fehlt, so. Genau. Ja. Jetzt können wir uns ein Thema fürs nächstes Jahr überlegen. Das nächste Jahr. Ja. Ja, genau. Oder irgendwann dazwischen, wenn wir es hinkriegen. Ja. Sind, glaube ich, auch ein bisschen zeitlos, oder? Also außer jetzt. Ja. Ja, genau. Immer aktuell. Ja. Das können wir noch sagen, genießt den Sommer, habt Spaß. Ja. Ja, mach das. Ja, ich gehe dann zurück zu meinem Kind und spaß das. Ja, wir waren ja im Urlaub am Strand irgendwie auf Teneriffa. Das war ganz schön. Wir gehen jetzt bestimmt auch demnächst nochmal schwimmen. Irgendwann, wenn sie in den Kindergarten kommt, wird das dann weniger, weil dann so viel Alltag ist, aber dann gehen wir halt ins Schwimmbad oder so, genau. Ja, inzwischen mag sie auch Wasser. Das ist ja auch damit das etwas, dann ist das schon. Dann kriegt man auch Motivation, sowas zu machen. Wenn irgendwie alles, was nass ist, doof ist, dann macht das natürlich, dann hat man natürlich keinen Bock, schwimmen zu gehen mit dem Kind. Ja. Ja. Ja, Magda. Ja, du dir auch. Lies was Schönes. Okay. Tschüss. Bis 2016. Tschüss.